Du, Belcanto? Ja, Wolfgang? Was hat denn der Smirnoff? Du, vielleicht? Ist der traurig? Ja, du, ja, ich glaube. Du, ja. Belcanto? Ja, ja, Smirnoff, Belcanto, Bene, ja. Du, Wolfgang, Belcanto? Ja. Traurig, traurig. Belcanto? Vielleicht ist, ja, ich glaube traurig. Was hat Smirnoff? Smirnoff will Belcanto singen! Wer kann segeln? Wer kann segeln ohne Wind? Wer kann segeln ohne Wind, rudern ohne Ruder? Wer kann scheiden von seinem Lied, ohne Tränen zu weinen? Ich kann segeln ohne Wind. Ich kann segeln ohne Wind. Rudern ohne Ruder, nicht scheiden von meinem Lied, von meinen ohne Tränen zu weinen. 1, 2, 3, 4! Ein kleiner Matrose umsegelte die Welt. Yeah. Er liebte ein Mädchen, das hatte gar kein Geld. Das Mädchen musste sterben und wer war schuld daran? Ja, wer? Wohl ein kleiner Matrose in seinem Liebeswahn. Kanon. Ein kleiner Matrose umsegelte die Welt. Er liebte ein Mädchen, das hatte gar kein Geld. Das Mädchen musste sterben und wer war schuld daran? Ein kleiner Matrose.